Erster Ahab hatte 70 Söhne in Samaria, weshalb Jehu Briefe an die Anführer und Erzieher der Stadt schrieb. Zweiter, er schrieb, dass sie über Wagen, Pferde und eine befestigte Stadt verfügten, sobald sie seinen Brief erhielten. Dritter, sie sollten den besten Sohn ihres Herrn auswählen, ihn zum König machen und für seine Familie kämpfen. Vierter, die Anführer bekamen jedoch große Angst, weil sie dachten, dass zwei Könige Jehu nicht standhalten konnten. Fünfter, deshalb antworteten sie Jehu, dass sie seine Diener seien und alles tun würden, was er ihnen befehle. Sechster, Jehu schrieb einen zweiten Brief und forderte sie auf, die Köpfe der Königssöhne am nächsten Tag zu ihm zu bringen. Siebter, als der Brief ankam, töteten sie alle 70 Söhne des Königs und schickten deren Köpfe in Körben nach Jezreel. Achter, ein Bote berichtete Jehu davon, woraufhin er befahl, die Köpfe in zwei Haufen vor das Stadttor zu legen. Neunter, am nächsten Morgen erklärte Jehu dem Volk, dass er zwar seinen Herrn getötet habe, aber die anderen Männer von jemand anderem erschlagen wurden. Zehnter, er sagte, dass sich nun die Worte Gottes erfüllen würden, die der Herr durch seinen Diener Elia gegen Ahabs Familie gesprochen hatte. Elfter, danach tötete Jehu alle restlichen Verwandten, Freunde und Priester Ahabs in Jezreel, so dass niemand überlebte. Zwölfter, dann machte er sich auf den Weg nach Samaria und kam an einen Ort, der Beth-Eket genannt wurde. 13. Dort traf er die Brüder des Königs Ahasja von Juda, die auf dem Weg waren, um die königliche Familie zu besuchen. 14. Jehu befahl seinen Männern, sie lebendig zu fangen, und tötete alle 42 Männer an der Zisterne von Beth-Eket. 15. Auf seiner Weiterreise traf er Jonadab, den Sohn Rechabs, und fragte ihn, ob er ihm treu ergeben sei. 16. Jehu lud ihn ein, auf seinen Wagen zu steigen, damit er sehen könne, wie eifrig er für den Herrn kämpfte. 17. In Samaria angekommen, tötete er alle verbliebenen Mitglieder von Ahabs Familie, genau wie Gott es durch Elia angekündigt hatte. 18. Danach versammelte Jehu das ganze Volk und behauptete, dass er dem Gott Baal noch mehr dienen wolle als Ahab. 19. Er befahl, alle Propheten und Diener des Baal zu einem großen Opferfest zu rufen, wobei jeder sterben sollte, der fehlte. 20. Jehu ordnete eine feierliche Versammlung für Baal an, die dann offiziell ausgerufen wurde. 21. Er schickte Boten durch ganz Israel, so dass alle Diener des Baal kamen und der Tempel schließlich völlig überfüllt war. 22. Dann befahl er dem Verwalter der Kleiderkammer, Festgewänder für alle Diener des Baal herauszugeben. 23. Jehu betrat mit Jonadab den Tempel und forderte die Leute auf, sicherzustellen, dass keine Diener Gottes unter ihnen waren. 24. Während sie die Opfer vorbereiteten, stellte Jehu 80 Männer draußen auf, die jeden töten sollten, der zu entkommen versuchte. 25. Sobald das Opfer beendet war, befahl Jehu seinen Soldaten, hineinzugehen und alle Diener des Baal mit dem Schwert zu töten. 26. Danach holten sie die heiligen Gegenstände aus dem Tempel des Baal heraus und verbrannten sie. 27. Sie zerstörten die Statue des Baal sowie den Tempel selbst und machten daraus einen Ort für Abfall. 28. Auf diese Weise vernichtete Jehu den Dienst für Baal in ganz Israel vollständig. 29. Er ließ jedoch nicht von den Sünden Jerobims ab, da er die goldenen Kälber in Bethel und Dan weiterhin duldete. 30. Gott lobte Jehu dafür, dass er Ahabs Familie vernichtet hatte und versprach ihm, dass seine Nachkommen 4 Generationen lang regieren würden. 31. Trotzdem achtete Jehu nicht darauf, dem Gesetz Gottes von ganzem Herzen zu folgen, sondern blieb bei den Sünden Jerobims. 32. Zu dieser Zeit begann der Herr, das Gebiet Israels zu verkleinern, indem er König Hazael Siege über die Grenzgebiete schenkte. 33. Hazael eroberte das gesamte Land östlich des Jordans, einschließlich Gilead und Basan, wo die Stämme Gad, Ruben und Manasse lebten. 34. Alle weiteren Taten Jehus und seine Erfolge sind im Buch der Chronik der Könige von Israel aufgeschrieben. 35. Als Jehu starb, begrub man ihn in Samaria, und sein Sohn Joahas wurde der neue König von Israel. 36. Insgesamt regierte Jehu 28 Jahre lang über das Volk Israel in der Stadt Samaria.